Moin moin und hallo zu einer etwas anderen Ausgabe des Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und heute habe ich mal ein kleines Experiment mit euch vor. Aktuell wird man draußen ja geradezu bombardiert mit allen Klassikern von Stille Nacht und O Tannenbaum und vor allem Last Christmas, da kommt gar keiner dran vorbei. Als großer Fan von Videospielmusik habe ich mir aber gedacht, das geht auch ein bisschen anders. Dazu habe ich einige Songs ausgesucht, die ich jetzt hier nacheinander abspielen werde. Als kleinen Bonus, damit es nicht einfach nur eine reine Musikshow wird, werde ich ein paar kleine Hintergrundinfos liefern, gegebenenfalls ein bisschen was erzählen dazu, damit es einen kleinen Mehrwert gibt, ne? Und damit ihr auch wisst, wo die ganzen Sachen herkommen. Beginnen wollen wir mit einem Track aus Silent Hill Shattered Memories, dem 2009er Remake des allerersten Silent Hills für die Nintendo Wii. Wer sich an das Spiel erinnern kann, dort wurde die Asche-Dimension des originalen Silent Hills gegen eine Eiswelt, die komplett zugeschneit ist, ausgetauscht, passt also thematisch wie die Faust aufs Auge. Der Track heißt Always on My Mind, ist ein Cover des alten Elvis-Klassikers und später auch von den Pet Shop Boys gecovert und wird gesungen von Mary Elizabeth McGlynn, das ist die Stammsängerin von Akira Yamaoka, dem Komponisten der Silent Hill-Serie, und ich würde sagen, ab dafür. So, als nächstes folgt nun ein kleines 16-Bit-Medley mit drei Songs vom Super Nintendo, die ebenfalls thematisch gut mit Winter und Schnee zusammenpassen. Als erstes dran ist das Opening-Theme von Final Fantasy VI, komponiert von, wer kann es sonst gewesen sein, Nobuo Uematsu. Spielt natürlich gleich am Anfang zu einer ganz, ganz berühmten Szene, wenn Hauptcharakter Terra zusammen mit den beiden Magitek-Soldaten nach Narsch einmarschiert. Track Nummer 2 heißt Corridors of Time, einer meiner Lieblingstracks aus einem meiner Lieblingsspielen Chrono Trigger. Spielt dort auch während einer meiner liebsten Passagen im ganzen Spiel, wenn man in das Zeitalter der Magie zurückreist und der Rest der Welt bis auf eine kleine Ausnahme noch komplett in die Eiszeit gehüllt ist. Song Nummer 3 heißt A Bell is Tolling und ist aus Secret of Mana, komponiert von Hiroki Kikuta, spielt dort während der Passage, es hört sich heutzutage immer noch genauso dämlich an wie damals, während der Passage, wenn man den Weihnachtsmann retten muss im Dungeon, der kurz davor folgt. Also viel Vergnügen. Thank you. Nun ziehen wir das Tempo wieder ein kleines bisschen mal an. Es folgt jetzt The Snow Queen, das Theme des originalen Persona Revelations, damals von der PlayStation 1 in einem Techno-Remix. Wer Persona kennt, Shin Megami Tensei, große Rollenspielreihe rund um Dämonenbeschwörung, Weltzerstörung und Diktatoren, die vom Tode wieder auferstehen, um eine Dämonenarmee über die Welt hereinbrechen zu lassen. Der Song selber spielt während eines Sidequests, der bezeichnenderweise sich rund um die Snow Queen dreht, hat damals im originalen PlayStation 1 Spiel gefehlt, ist aber mittlerweile im PSP Remake mit dazugekommen. Und hier ist es. Mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, den Komponisten des letzten Tracks zu nennen. Das ist Oh, das wird jetzt wieder anstrengend. Kenichi Tsuchiya, der Originalkomponist des ersten Persona-Spieles. Kommen wir jetzt zu einem Track, der doch ein wenig anders ist, als man es normalerweise von Videospielmusik gewohnt ist. Der Track heißt Somnia Memorias, ist das Abspann-Theme von Parasite Eve. Altes PlayStation 1 Horror-RPG von Squaresoft, damals gewesen, spielt passenderweise auch hier während der Weihnachtszeit. Und der Song selbst wird gesungen in Latein und Spanisch, hat ein gewisses südamerikanisches Flair, also spielt ein bisschen kontra mit dem eigentlichen Image des Spieles. Geht aber trotzdem sehr gut ins Gehör, finde ich persönlich, und habe ich deswegen auch etliche Male schon bei Game One in der TV-Sendung verwendet, unter anderem Folge 93 damals im Hakuna Matata-Beitrag. Könnt auf jeden Fall dort mal reinschauen, wenn ihr den in Aktion hören wollt. Geschrieben wurde der Song von der späteren Kingdom Hearts-Komponistin Yoko Shimomura und performt wird es von der lateinamerikanischen Sängerin Shani Rigsby. Und hier ist er. Thank you. Alleine der Gedanke an den nächsten Song lässt ein wohlig warmes Gefühl in mir aufsteigen. Wer sich an das erste Jahr des Plauschangriffs erinnert, dort hatten wir damals zu Weihnachten uns einer ganz speziellen Spieleserie gewidmet, die mir, die Wolf, die Simon und natürlich ganz, ganz vielen anderen Leuten echt viel bedeutet, speziell im Zusammenhang mit Weihnachten. Shenmue, daraus möchte ich gerne jetzt den Track Snowy Scenery Version 2 abspielen. Name nicht besonders originell, aber der Song selber sehr, sehr schön. Komponiert wurde das Ganze von Ryuji Ichi, einem von 3, 4 verschiedenen Komponisten, die am Shenmue Soundtrack beteiligt waren. Und hier ist er. Nun folgt gleich ein weiteres Medley, diesmal mit 2 Songs vom Spiel Final Fantasy X2. Das hat einen Soundtrack, der unter Fans eher weniger gut angesehen ist. Das Spiel selber hatte einen sehr japanoiden Girly-Pop-Style gehabt, der sich natürlich auch in der Musik wiedergespiegelt hat. Dazu markierte das Spiel damals den Weggang vom Stammkomponisten Uematsu von Squaresoft. In die Bresche gesprungen sind das Komponistentandem Noriko Matsueda und Takahito Eguchi, beides Veteranen von Squaresoft, die unter anderem für Spiele wie Racing Lagoon und Front Mission früher komponiert haben. Ich bin vom Rest des Soundtracks auch nicht so richtig überzeugt, aber die beiden Titel, zuerst Eternity, Memory of Light Waves, das Titeltheme, sowie der Track Windcrest, The Three Trails vom Bonusalbum Final Fantasy X2 und International Last Mission, finde ich beide sehr, sehr gelungen und die brauchen sich auch vor Uematsus besten Werken wirklich nicht zu verstecken. Könnt selbst mal reinhören. Nach der etwas entspannteren Natur der letzten paar Songs geben wir jetzt nochmal wieder ein wenig Gas. Ich möchte jetzt gerne einen Track spielen von einem Album, das ich momentan relativ häufig höre. Das nennt sich Chiptuned Rockman. Ist ein Remix-Album mit Musiken aus der Rockman oder besser im Westen bekannt als der Mega Man-Serie. Der Titeltrack heißt Kase Yo Tsutaete. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das Theme von Roll, der Schwester von Mega Man, arrangiert von Chibitek und stammt ursprünglich aus dem PlayStation 1 Rennspiel Mega Man Battle and Chase. Für dieses Album wurde der Song in dem klassischen 8-Bit-NES-Stil geremixed und finde ich, geht sehr gut ins Gehör. Hier ist er. Wem der letzte Song bekannt vorgekommen ist, in Tatsunoko vs. Capcom auf der Wii ist Roll eine der spielbaren Kämpferinnen und dort hört man in ihrer Stage einen Remix dieses Tracks. Jetzt folgt wieder ein Medley, diesmal wieder von zwei unterschiedlichen Spielen, die aber thematisch zusammengefasst sind. Wo ist es kälter als nachts und draußen? Im Weltraum natürlich, ja. Deshalb habe ich zwei Tracks ausgesucht aus zwei Spielen, die im Weltraum stattfinden. Zum ersten haben wir Uncharted Worlds aus Mass Effect, komponiert von Jack Wall und Sam Hulick. Das ist der Track, der spielt im ersten und zweiten Teil, während man auf der Sternkarte zwischen den verschiedenen Planeten hin und her wandert und ganz speziell im zweiten Teil, wenn man die ganzen Mineralien abbauen muss, ohne diesen Track wäre ich echt wahnsinnig geworden. Zum Glück ist er so gut, dass man sich den unendlich ineinander oft anhören kann. Dazu kommt ein weiterer Track aus dem Spiel Xenosaga, dem inoffiziellen Vorgänger von Xenoblade, dem Wii-Rollenspiel. Hieraus spielen wir den Track UMN Mode oder auch lang bekannt als Unus Mundus Network Mode. Unus Mundus Network ist so eine Art internes Internet im Spiel, wo man E-Mails austauscht und mit den anderen Charakteren spricht. An sich eine eher langweilige Angelegenheit, aber durch die sehr, sehr eingängige Musik wird es wieder sehr, sehr erträglich. Also zwei Tracks, die mehrere Sachen gemeinsam haben. Und hier sind sie. Thank you. Der nächste Titel hat eine relativ wilde Entstehungsgeschichte. Es handelt sich um Song of the Ancients aus dem Spiel Nier, ein Japano-Rollenspiel von Square Enix aus dem Jahr 2010. Ein sehr, sehr unterschätztes Spiel. Song of the Ancients selbst wurde von der englischen Sängerin Amy Evans, die in Tokio wohnt, in einer Fantasiesprache vertont, die aus Versatzstücken vieler anderer Sprachen besteht, zum Beispiel Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Englisch, Japanisch und so weiter und so fort. Sie hatte die Lyrics in all diesen Sprachen geschrieben und dann zusammengefasst zu einem Lied, und daraus ist ein echt eingängiger Track entstanden, der sich nicht wirklich platzieren lässt, aber hör doch einfach mal selbst rein. Jetzt folgt ein Titel aus dem Soundtrack des GameCube-Spiels mit der wohl besten Musik. Ich rede natürlich von, Metroid Prime. Natürlich. Metroid Prime war damals eben nicht nur grafisch absolute Referenz für das System, sondern auch der Soundtrack hat immens dazu beigetragen, dass da echt ein stimmungsvolles Alien-Shooter-Adventure entstanden ist. Wir hören jetzt den Track Ice Valley, der spielt, wenn man das erste Mal in die Fandara Drifts kommt. Das ist eine große Eiswüste auf dem Planeten Talon 4, wo das ganze Spiel stattfindet. Und natürlich wieder ein relativ eingängiger Track, der bei mir gleich wieder Gedanken an das Spiel erzeugt. Komponiert wurde das Ganze von Kenji Yamamoto, und hier ist es. I'm not. Okay, die Recherche für den nächsten Song hat mich gerade ein wenig perplex gemacht, weil ich ja die ganzen Jahre wohl einer kleinen Lüge aufgesessen dann bin. Als nächstes dran ist You Were There. Das ist das Endtheme von Ico, was gerade dieses Jahr zusammen mit Shadow of the Colossus als HD-Remake für die PlayStation 3 rausgekommen ist. You Were There spielt direkt im Abspann und ich dachte bis dato immer, dass das Lied von einer japanischen Sängerin gesungen wird. Es hat sich jedenfalls danach angehört. Wie sich herausstellt, gesungen wurde es nicht von einer japanischen Sängerin, sondern von Stephen Geraghty, einem Chorknaben aus England. Ein englischer Knabenchor namens Libera, die anscheinend CDs rausgebracht haben und der singt die Lyrics und auf Englisch. Ja, es ist tatsächlich Englisch, auch wenn man es nicht wirklich direkt versteht. Unabhängig davon, der Song ist fantastisch. Für ein Spiel, das sehr minimalistisch mit Musik umgeht, das sehr, sehr viele Strecken hat, die einfach von Atmos-Sounds geprägt sind. Wenn die Musik aber spielt, ist hier richtig gut und ganz besonders in diesem Fall hier. Nun folgt das letzte Medley für diesen Podcast, diesmal drei kurze, knackige Songs aus dem Spiel Dark Chronicle oder in den USA besser bekannt als Dark Cloud 2. Wer den PlayStation 2 Cast gehört hat, eines meiner Lieblingsrollenspiele für die PlayStation 2. Zufallsgenerierte Dungeons, aber dazu noch eben ein schöner SimCity-Aspekt und alles verbaut mit hübscher Grafik, netter Story und vor allem auch sehr, sehr gute Musik. Entwickler ist Level 5, die hierzulande am ehesten für Professor Layton bekannt sind. Und der Komponist von Layton, Tomohito Nishiura, hat auch den Soundtrack zu Dark Chronicle gemacht. Von ihm hören wir jetzt folgende drei Titel: Stellar Magic Temple, Lunatic Wisdom Laboratory und Gandurada Workshop. Schwierig auszusprechen, aber hören kann man es besser. Thank you. jetzt folgt ein Titel, den ich vor etlichen Jahren sehr häufig gehört habe, aber das liegt nicht daran, dass ich damals schon den Soundtrack hatte, sondern weil ich das Spiel so häufig gespielt habe. Es handelt sich um Pearl Blue Soul von Ridge Racer Type 4, dem vierten Teil der Ridge Racer Serie, damals noch rausgekommen für die PlayStation 1. Und die ersten Ridge Racer Teile hatten ja mehr Soundtrack-mäßig so ein sehr, sehr Hardcore-Techno-Rotterdam-Nation Umfta, Charlie Lonos, Mental Theo Style. Ridge Racer 4 ist ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Das hatte mehr so Funk, Jazz, House-Elemente drin gehabt und es gab dem Spiel so ein ganz anderes Feeling, vor allem weil auch stilistisch die Grafik ein bisschen anders geworden ist. Mir hat diese Mischung eigentlich recht gut gefallen und ganz besonders in diesem Fall hier. Deshalb folgt jetzt Pearl Blue Soul. Ach ja, ganz vergessen. Komponist Hiroshi Okubo. Jetzt biegen wir so langsam auf die Zielgerade ein. Ich habe noch exakt zwei Songs im Petto. Der erste stammt vom, ja, vielleicht meinem Lieblingssoundtrack überhaupt. Steht bei mir hier im Regal. Das Spiel besitze ich in der PlayStation 1-Fassung. Habe ich mir gerade nochmal gekauft als PSN-Download, der gerade in den USA rausgekommen ist. Chrono Cross, Sequel zu Chrono Trigger, gemacht von Squaresoft im Jahr 2000. Komponist, wieder mal Yasunori Mitsuda, wie bei Xenosaga, Xenogears, Chrono Trigger und so weiter. Abspannsong heißt Radical Dreamers Unstolen Jewel und ist einer dieser Titel, an dem ich mich immer wieder mal an der Gitarre versuche und meist daran scheitere, weil mein Fingerpicking nicht ganz so gut ist. Wie es besser gemacht wird, könnt ihr jetzt selbst mal hören. Jetzt sind wir beim letzten Song angekommen und wie Vanessa Williams schon so schön gesagt hat, Save the Best for Last oder The Best is Yet to Come, der Abspannsong von Metal Gear Solid. Für viele ist das ikonische Main-Thema von Metal Gear Solid natürlich der Titel, mit dem man die Serie in Verbindung bringt. Ich habe mich damals wirklich sehr in den Abspannsong verhört, sozusagen. Da passenderweise auch noch Solid Snakes Flucht aus Shadow Moses Island begleitet, während er mit dem Snowspeeder und Meryl im Gepäck über die Eiswüste gleitet. Der Titel selbst, geschrieben von Rika Muranaka, das ist eine Komponistin, die für Konami tätig ist, die unter anderem auch Songs geschrieben hat für Silent Hill, neben Akira Yamaoka den Abspannsong Esperandote für Silent Hill 1 oder der Mariah Carey-Verschnitt I Am The Wind für Castlevania Symphony of the Night. Sie ist relativ variabel, was ihren Stil angeht, aber The Best Is Yet To Come ist wirklich ihr absolut bestes Stück. Gesungen, glaube ich, auf Gälisch, wenn ich mich nicht komplett irre. Und hier ist es. Oh, okay, es war doch nicht gälisch, sondern irisch und ach, das wird jetzt wieder schwer. Und gesungen wurde es von Eufeni Ferreich oder so ähnlich. Auf jeden Fall, das war The Best Is Yet To Come und das war es auch für ja, die erste Ausgabe vom Game One Musikradio oder wie wir auch immer die Rubrik nennen wollen. Ich hoffe, der ganze Exkurs hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir beim Zusammenstellen und Anmoderieren. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch und wir sehen uns wieder, oder besser gesagt, wir hören uns wieder im Jahr 2012. Bis dann! Game One.